Wien 2, Rembrandtstraße 5. Letzter Wohnsitz von Otto Herrlinger. Vor mir liegt der letzte Brief meines Vaters, geschrieben in Wien am 26.01.1944. Dabei gehen meine Gedanken viele Jahre zurück in die Vergangenheit. Ich war ein Kind, geboren 1935, als mein Vater mich und meine Mutter 1939 unter Zwang verlassen musste. Wie lieb mich mein Vater hatte, kann man diesem Brief entnehmen, der mit »Meine liebste Elfi« beginnt. Mein Vater wurde am 17.10.1885 in Oberplan im Böhmerwald, heute Tschechien, Horní Plana, geboren. Ein gut gehendes Gemischtwarengeschäft, in dem es auch Böhmerwald Reiseandenken, sein Hobby, gab, betrieb er im eigenen, 1932 fertiggestellten Haus. Er war nie gerne Kaufmann. Meines Wissens bedauerte er immer wieder, dass ihn sein Vater vom Gymnasium in Krumau-Moldau, Czeski Krumlov, genommen hatte und er nicht einen Abschluss machen konnte, der ihm ein Studium ermöglicht hätte. Ein bisschen kompensierte er dies mit den sogenannten Reiseandenken, wodurch er oft zu Messen nach Prag und Wien reisen konnte. Meine Mutter heiratete er 1932. Sie war eine katholische Lehrerstochter. 1939 musste mein Vater, wie alle anderen jüdischen Einwohner, seine Heimat verlassen und nach Wien ziehen. Danach wurde meine Mutter von höherer Stelle veranlasst, das Geschäft zu schließen. Da sie für sich und mich den Lebensunterhalt bestreiten musste, arbeitete sie nach der Schließung in ihrem Beruf als Sekretärin. Nach dieser erzwungenen Trennung haben meine Mutter und ich meinen Vater noch zweimal in Wien besucht. Ich glaube, dass damals niemand wissen durfte, wohin wir fuhren. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wann der Zeitpunkt dieser Besuche war und wo und wie diese Treffen stattgefunden haben. Ich vermute, die Wien-Besuche wurden trotz großer Ängste unternommen, denn aufgrund der Gesetzeslage ließ sich meine Mutter scheiden, um mir, dem Kind aus einer nicht-arischen Verbindung, die Deportation zu ersparen. In Wien hatte mein Vater guten Kontakt zu Freunden aus der Böhmerwaldheimat, dem Arzt Dr. Tierfeld und dessen Frau Stefanie. Die beiden waren es, die meinen Vater überreden wollten, sich zusammen mit ihnen bei wohlgesinnten Menschen zu verstecken, als man 1944 den baldigen Abtransport aus Wien vermutete. Er lehnte ab. Oft stellte sich mir die Frage, warum wollte er es nicht? Offenbar hat er bis zum Ende geglaubt, es könne doch noch alles gut werden. Das Ehepaar Tierfeld überlebte die Schreckensherrschaft. In den 1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts konnte ich Frau Tierfeld in Wien besuchen. Ihr Mann war in der Zwischenzeit verstorben. Und sie hat mir von der letzten gemeinsam verbrachten Zeit mit meinem Vater erzählt. Warum nur hat er Tierfelds Vorschlag abgelehnt? Laut meinen Unterlagen des Internationalen Suchdienstes, Comité International de la Croix-Rouge, ist meines Vaters Todestag der 17.12.1944 in Dachau. Elfriede Brunner, geborene Herrlinger, Weil der Stadt.